Erster, wer bei Gott wohnt, ist sicher. Gott ist wie ein Schatten. Zweiter, ich sage zu Gott, du bist mein Schutz. Ich vertraue dir. Dritter, Gott rettet dich vor Fallen. Er schützt dich vor Krankheiten. Vierter, Gott deckt dich mit seinen Flügeln zu. Er ist treu. Fünfter, du hast nachts keine Angst. Du hast tagsüber keine Angst. Sechster, du hast keine Angst vor Krankheiten. Sie kommen im Dunkeln. Siebter, viele Menschen fallen neben dir. Aber dir passiert nichts. Achter, du siehst es mit deinen Augen. Böse Menschen bekommen Strafe. Neunter, du sagst, Gott ist mein Schutz. Gott ist mein Zuhause. Zehnter, dir passiert nichts Schlimmes. Keine Krankheit kommt in dein Haus. Elfter, Gott schickt seine Engel. Sie passen auf dich auf. Zwölfter, die Engel tragen dich. Dein Fuß stößt nicht an Steine. Dreizehnter, du gehst über Löwen und Schlangen. Du bist stärker. Vierzehnter, Gott sagt, er liebt mich. Darum helfe ich ihm. Fünfzehnter, er ruft mich an. Ich antworte ihm in der Not. Sechzehnter, er lebt sehr lange. Ich zeige ihm meine Hilfe.